Josef und Margarete Reismann. Wien 23, Breitenfurter Straße 316 bis 318. Früher Breitenfurter Straße 74. Wohnung von Familie Reismann. In Liesing lebten einige große jüdische Familien. Amster, Adler, Machauf und Kornitzer. Bertha Kornitzer hatte 5 Kinder. 4 Töchter und einen Sohn. 2 dieser Töchter wurden bereits mit Steinen der Erinnerung bedacht, Sidonie Blum und Mathilde Frischwasser. Leopold Kornitzer, gestorben 1970 in den USA, und Lani Kornitzer, gestorben 1980 in den USA, konnten nach England flüchten und überlebten. Margarete Kornitzer wurde am 25. Jänner 1902 in Atzgersdorf geboren. Über ihre schulische Ausbildung ist nichts bekannt. Vermutlich arbeitete sie im Textilgeschäft von Sidonie Blum. 1929 heiratete sie Josef Reismann, geboren am 5.4.1898 in Vrbove in der Tschechoslowakei, und war somit tschechische Staatsbürgerin. Josef Reismann war Kaufmann. Nach dem Anschluss Österreichs konnten beide legal in die Slowakei ausreisen und lebten fortan bei der Familie des Ehemanns. Vom 15. Juli bis zum 24. Juli 1939 wagte sich Margarete Reismann nach Wien und besuchte Sidonie Blum, die bereits in einer Sammelwohnung in der Tschernin-Gasse lebte. Die Familie Reismann versuchte mehrmals nach Palästina auszureisen, was jedoch misslang. Das weitere Schicksal ist unbekannt. Es wird vermutet, dass beide in einem KZ starben. Auf die Slowakei wurde seitens der Nazis Druck ausgeübt, Juden auszuliefern. Aber es gab auch slowakische KZs, die weniger bürokratisch wie deutsche KZs geführt wurden und somit keine Daten vorhanden sind. Möglicherweise sind sie dort umgekommen. Aber es gibt auch die Vermutung, dass sie nach Polen gebracht und dort ermordet wurden.